Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, die Woche 7, 2011 vom 13. Februar. Aufs falsche Pferd gesetzt? Tja, das ist die Frage bei in der Newswelt, die aktuelle Nummer 1 Meldung, ja. Nokia gibt Symbian auf. Windows 7 soll jetzt der Messias sein und markige Sprüche sind schon gefallen. Diesmal nicht von der Android-Fraktion zuerst. Ja. Von Google gemeint, Truthähne machen noch keinen Adler. Aber insgesamt war dann eben doch die Aussage von Balmer beispielsweise interessanter, die hier mit magischen Sprüchen gesagt haben, wir werden die anderen Plattformen vernichten, zerstören. Ja. Und ich weiß nicht, wo der Mann seine Selbstsicherheit hernimmt, weil Windows Mobile 7 oder Windows Phone 7 heißt es ja, ist alles andere als erfolgreich bis jetzt. Ich finde das System gar nicht mal schlecht, muss man durchaus sagen, neidlos anerkennen. Da sind sicherlich einige gute Sachen drin in diesem System vom Prinzip her. Sehr, sehr schön, gefällt mir. Und ich finde auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber solche Sprüche wie, wir werden die Konkurrenz zerstören, die sind nicht nur nervig, sondern die sind total lächerlich, weil eigentlich dürfte ganz klar sein, dass das nicht der Fall sein wird. Windows Phone 7 kann froh sein, wenn es ein paar Prozent Markteinteil zulegen. Und Nokia, warum hat das Nokia denn getan? Angeblich wollten sie Android nicht nutzen. Es war im Gespräch, ja, dass Nokia als neues System eben Android nutzt. Sie wollten das nicht machen, um sich eben abzusetzen und was Besonderes zu sein und nicht hier in dem Wulst von Herstellern, die Android-Handys anbieten, eben untergehen. Das heißt aber auch, da hat Nokia nicht so viel Selbstvertrauen wie Microsoft mit seinem Windows Phone 7. Sonst hätte Nokia durchaus eine Chance gesehen, sich abzusetzen mit seinen Geräten, auch wenn die Android drauf haben. Nämlich, es kommt ja darauf an, wie stecht man dann eben heraus aus der Masse. Da sollte es doch einer Firma wie Nokia möglich sein, die ja angeblich gute Hardware herstellt, eben da zu sagen, ja okay, wir haben die Mittel dazu, wir haben die Hardware dazu und wir machen das verdammt beste Android-Handy, das rauskommt. Aber so viel Selbstvertrauen haben die offenbar nicht und deswegen heißt es eben jetzt Windows Phone 7, weil es da eben wesentlich weniger Telefone auf dem Markt gibt, die mit diesem System laufen und da wäre es halt einfacher, so die Aussage, für Nokia eben sich da zu profilieren in dem Bereich für Windows Phone 7 Handys. Also warum wird das überhaupt gemacht? Fragt man sich vielleicht als Außenstehender. Es kommt natürlich darauf zurück, dass Nokia sehr stark Marktanteile jetzt verliert an Android und iPhone. Und Symbian ist nach wie vor weit, weit vorne dabei. In den USA wurde es jetzt als Zweiter gesehen hinter Android das erste Mal. Bisher war es immer der Marktführer in Europa, ist glaube ich Nokia noch deutlicher Marktführer, soweit ich das weiß. Und aber man sieht, die Probleme kommen auf Nokia zu, das sieht auch Nokia so, deswegen haben die ja schon vor einiger Zeit angefangen mit dem Mi Go Betriebssystem was auf die Beine zu stellen. Sprich, die wollten eine Konkurrenz zu Android, wenn man so will, machen, auch mit einem relativ offenen System, Mi Go. Die Beteiligung von Oracle gefällt mir natürlich da nicht, das habe ich auch schon mal erwähnt, aber nichtsdestotrotz war das ein Ansatz, aber der wurde eigentlich im Keim erstickt durch die schiere Masse an Kunden, die Android eben jetzt kaufen, ja. Und dadurch wurde das MeeGo eben in den Hintergrund gedrückt. Ein weiterer nicht gerade besonders guter Dienst, der MeeGo geleistet wurde, war das WeTab dann. Das war ja, ja, sagen wir mal, einer der Flops 2010 schlechthin. Und das hat auch ein bisschen auf den MeeGo-Namen dann abgefärbt, ja, weil, also, es war schon katastrophal, muss man sagen, was da an Sachen oder an System ausgeliefert wurde auf so einem, so einer Hardware-Plattform, auf so einem Tablet. Mittlerweile sind neuere Versionen herausgekommen von dem WeTab, also da kann ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Die habe ich nicht geprüft und getestet, und aber ehrlich gesagt, das spielt auch keine Rolle mehr. MeeGo hat da eben jetzt einen ziemlich schlechten Namen bekommen. Und auch dieses MeeGo dürfte jetzt ja, beerdigt sein, zusammen mit Symbian. Symbian ist eben das System, das Nokia hauptsächlich auf seinen Smartphones eingesetzt hat. Schon sehr, sehr lange Zeit. Und ja, war damals auch ganz okay. Hat aber jetzt eben den iPhones und den Android-Geräten nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß, und das tut mir auch sehr leid, ich möchte da keine Nokia-Fans jetzt irgendwie auf den Schlips treten. Ich weiß, es gibt sehr viele Fans immer noch von Symbian, und Symbian hat auch durchaus seine Berechtigung gehabt, und das zeigen ja auch die Verkaufszahlen, ja, immer noch. Aber Nokias versucht halt jetzt eben ein bisschen auf die Zukunft zu schielen, und die wissen genau, wenn die jetzt nichts tun, dann wird in spätestens ein, zwei Jahren werden sie Nummer 3 sein und nicht mehr Nummer 1, ja, beziehungsweise 2, je nachdem, wie man das jetzt, von welchem Markt aus man das sehen. Also, Zugzwang, nur die Entscheidung für Windows Phone 7 ist ziemlich, ja, diskussionswürdig, würde ich mal sagen, ja, und das wird auch im Internet momentan gemacht. Ja. Da wird sehr heftig darüber diskutiert, inwiefern das, das sinnvoll war. Und man muss ganz klar sagen, wenn das was wird, dann wird es mit beiden etwas. Das heißt, sowohl Nokia muss Windows Phone 7 pushen, als auch Windows Phone 7 dann eben Nokia. Die müssen sich beide quasi hochschaukeln, denn die Marktanteile von Windows Phone 7 sind noch nicht mal erwähnenswert momentan. Ja. Und ich weiß nicht, inwiefern da jetzt Nokia das, wie die das jetzt ausgerechnet haben, wie das eben Nokia retten soll. Müssen wir mal schauen, wie das wird, welche Früchte diese Partnerschaft dann eben hervorbringt und wie sich das Nokia eben gedacht hat. Ja. Die Mitarbeiter sind teilweise überhaupt gar nicht begeistert von dieser Entscheidung bei Nokia. So gab es dann auch keine Arbeitsniederlegung, aber eine Zusammenkunft für mehrere Stunden, bei der eben Nokia, oder ich glaube sogar ein ganzer Tag, wo eben dann quasi alle Mitarbeiter, die an diesem Projekt Symbian mitgearbeitet haben, und auch andere Mitarbeiter aus anderen Unternehmensbereichen von Nokia, haben sich da also getroffen und quasi hier demonstriert, dass sie diese Entscheidung nicht so gut finden. Ja. Und dafür wurde diese Gleitzeitmöglichkeit genutzt. Da haben dann tatsächlich alle ihre Gleitzeit auf einen bestimmten Punkt gelegt, damit die alle zusammen eben das Werk verlassen können. Und das war dann doch recht leer dort, ja, insgesamt gesehen. Ja, und sollte auch schon mal ein Zeichen sein an den Vorstand hier. Also wir sind nicht ganz damit einverstanden. Unabhängig davon kam dann auch relativ schnell die Nachricht. Also das hat jetzt definitiv nichts damit zu tun mit diesem Treffen, sondern einfach daher, weil man jetzt eben umgestellt hat, dass eben Entlassungen bei Nokia anstehen werden. Und zwar so die Aussage, also heftige Entlassungen, ja, massive Entlassungen. Und das kommt eben daher, weil an Symbian sehr, sehr viele Mitarbeiter beschäftigt sind oder damit beschäftigt sind und eben dieser Bereich fällt jetzt langsam, aber sicher weg. Es werden dann immer mehr Arbeitsplätze dort gestrichen werden, weil eben die Zukunft jetzt nicht mehr Symbian gehört. Klar, da brauchen wir gleich schon mal die Entwicklungsabteilung nicht mehr. Die Leute, die im Symbian weiter warten, die sind davon erstmal noch verschont, schätze ich, weil eben ja noch genug Symbian-Handys auf dem Markt sind und die wird es ja auch jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten noch zu kaufen geben. Und deswegen kann man, sind nicht alle gleich alle Mitarbeiter, die Symbian betreut haben, jetzt weg. Allerdings hat eben hier Nokia klargemacht, dass für die Zukunft eben massive Entlassungen anstehen bei diesen Teams. So, herzlichen Glückwunsch! Ja. Oh, also das ist schon ein ziemlich, ziemlich starker Tobak, würde ich sagen. Nicht nur für die Mitarbeiter von Nokia, sondern auch für die Kunden jetzt, die natürlich jetzt sich fragen, wie geht das weiter? Soll ich mir jetzt momentan überhaupt noch ein Nokia-Handy kaufen, ein Nokia-Smartphone mit Symbian, oder soll ich da lieber warten, bis die ersten Windows Phone 7-Geräte herauskommen, die auf dieser Zusammenarbeit eben jetzt basieren? Was ist zu tun? Ja, also es gibt ja auch, sage ich mal, auch noch Druck von anderer Seite. Es gibt genug Alternativen eben, ja. Und das wird schon eine harte Sache jetzt, die Umstellung für alle Beteiligten. So ganz nachvollziehen kann ich eben nicht, dass Windows Phone 7 gewählt wurde. Ich glaube, da mussten auch gute Verträge ausgehandelt werden, denn das Android ist ja quasi so gut wie, nicht ganz, also gut wie kostenfrei von Google zu bekommen und ja, da muss da schon einiges entgegengekommen sein. Okay. Nun gut, nun gut. Also Ballmann mit seinen markigen Sprüchen wird die anderen Plattformen werden zerstört werden. Ja, da kann ich nur dreimal lachen und wollen wir mal sehen. Wo Windows Phone 7 in einem Jahr, in 2 Jahren dann ist und wo Android dann steht in 2 Jahren. Gut, Nintendo hat auch mal wieder sich zu Wort gemeldet und zwar wegen dem 3DS. Der 3DS ist ja hier auch immer wieder unter Beschuss geraten durch den relativ hohen Preis. Zuerst hat dieser Reggie Fils-Aime sich gemeldet wegen den niedrigen Preisen bei mobilen Spielen für iPhone und Android. Aber, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, aber jetzt kommt Nintendo UK und äußert sich zum hohen 3DS-Preis für den Nintendo 3DS. Ja. Und da wird knallhart gesagt, Achtung, ich zitiere mal, möchte man einen Film in 3D sehen, müsse man entweder knapp 12 Euro im Kino bezahlen oder über 800 Euro für einen 3D-Fernseher löhnen. Und schließlich hätte DS ja dann auch, der 3DS ja auch 3D-Darstellung, dementsprechend kann man da ja auch mehr dafür verlangen. Ja. Geschrieben wurde das auf 3DS Online, das inoffizielle 3DS Magazin. Ja, dann kann ich nur dem guten Herrn von Nintendo UK sagen, tja, das sind unter anderem auch einige der Gründe, warum sich 3D eben nicht beim normalen Konsumer durchgesetzt hat, weil die eben auch teurer sind. 12 Euro im Kino, ja klar. 800 Euro für einen 3D-Fernseher, schön wäre es übrigens, ja, wenn der 800 Euro kosten würde. Aber So, das ist eben auch einer der Gründe, ja, der höhere Preis. Und wenn Nintendo jetzt der Meinung ist, dass ein 3DS deswegen teurer sein kann, weil er 3D-Darstellung hat, dann muss ich sagen, das möchte ich noch bezweifeln. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der 3DS sich gut verkaufen wird, aber sicherlich nicht so gut, wenn er jetzt etwas günstiger wäre. Aber jetzt als Argument für den hohen Preis 3D zu nennen, das ist eine Frechheit. Ja, das ist nur ein Goodie, das ist eine Zusatzfunktion. Ja, und man könnte alles Mögliche vielleicht sagen. Ja, höhere Leistungsfähigkeit des verwendeten Prozessors. Ja, schönere Displays, also mit besseren Kontrasten oder sonst irgendwas. Ja, Akkulaufzeit längere. Hoppla, die ist ja kürzer, die Akkulaufzeit. Na gut, den höheren Preis damit zu rechtfertigen mit einem Eye Candy, ja, das ist, naja, okay, das ist ungefähr so wie, ja gut, der ist 50 Euro teurer, weil er grün ist. Ja, weil die Farbe grün ist jetzt. Also, das sagt man, oh, schön grün, ja, 50 Euro deswegen zahlen? Nö, mache ich nicht. Fertig. Ende Gelände. Und, also, ich finde das ziemlich, ja, für einen ziemlichen Fehler halte ich das, dass eben hier das angeführt wird als Grund für den hohen Preis. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen, sowas. Aber ich bin immer noch gespannt auf den 3DS. Mittlerweile werden die auch beworben zur Vorbestellung in verschiedenen Geschäften, sogar in Deutschland. Und ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Ich bin schon gespannt, die Verkaufszahlen. Klar, am Anfang werden natürlich die Nintendo-Fans da bestimmt wieder Schlange stehen. Aber dann müssen wir mal gucken, wie das dann der Abverkauf im Zeitraum vom halben Jahr aussieht. Ob der da an die Verkaufszahlen vom DS herankommt. Eben, das ist ja, wie gesagt, jetzt der hohe Preis. Ja, dann die starke Konkurrenz von den Smartphones und die Ankündigung des NGP oder der PSP2, je nachdem, wie man das sagen will. Dann auch noch die PlayStation Suite für Android, wo man dann eben auch erwarten kann, dass PlayStation-Spiele quasi auf Android-Handys funktionieren werden. Und so weiter und so weiter. Das sind schon ziemlich heftige Sachen, die da Nintendo jetzt ins Gesicht wehen und das wird noch eine harte Zeit. Eine harte Zeit werden wahrscheinlich jetzt auch die Fans von Guitar Hero bekommen, denn dieses nette Spiel ist leider als tot erklärt worden. Richtig, Activision stellt tatsächlich Guitar Hero ein. Ja, die Rock Heroes, heißt es, glaube ich, werden wohl noch herauskommen. Das ist dann das letzte Spiel dieser Reihe Guitar Hero und ja, man darf spekulieren, warum das so ist. Angeblich sind die Verkaufszahlen sehr, sehr schlecht. Man hätte zuletzt nur noch 100.000 Einheiten verkauft von dem letzten Titel. Das halte ich für sehr, sehr seltsam, aber okay, selbst wenn das so stimmt. Der wahre Hintergrund dürften wahrscheinlich die teuren Musiklizenzen sein, die die Firmen verlangen, damit eben aktuelle Titel bei Guitar Hero genutzt werden können. Ja, und klar versucht da natürlich auch die Musikindustrie mal wieder abzusahnen, aber ja, Activision ist das halt eben kein, oder die sehen da offenbar keine Relation mehr dazu, Kosten Nutzen, ja, was sie ausgeben für Lizenzen und so weiter und die Einnahmen. Und das ist ja, Activision ist ja auch keine kleine Klitsche, das heißt, sie sind nicht mit ein paar Euro Umsatz zufrieden, sondern die wollen halt richtig Gewinn draus machen. Und wenn der Gewinn dann eben nicht mehr geht, weil die Lizenzen zu teuer sind, die Verkaufszahlen zu schlechten, dann stellt man eben das Projekt ein. Schade. Aber es ist eben so. Und warum jetzt eben die Verkaufszahlen gesunken sind, das ist auch eine gute Frage. Ist die Rockmusik jetzt tot? Ja, ich meine, habe mich schon immer gewundert, Guitar Hero, ja, dass das noch so relativ großen Anklang findet bei der Tech-Generation, sage ich mal. Konnte ich mir kaum erklären, aber offenbar ist jetzt auch der Markt dort gedeckt, ja, und es geht wohl da nicht mehr jetzt weiter mit dem Ganzen. Und ja, ist jetzt Rock tot oder ist Activision tot oder die Musikindustrie tot oder leben sie alle friedlich und lang noch zusammen? Ja. Aber nicht mehr jedenfalls bei Guitar Hero. Das steht fest, denn das ist offiziell eingestellt worden. Ja. Tja, immer schade, weil es hat ja trotzdem eine große Fangemeinde. Ja. Auch wenn ich jetzt nichts von Rock und Guitar Hero erhalte, ne? Aber naja, gut. Vielleicht machen die jetzt mehr mit dem DJ Hero, vielleicht bringt es noch Keyboard Hero raus. Ja. Und von da wurde nämlich nichts erwähnt von dieser Reihe. Also es ging rein nur um den Guitar Hero und dazu gehören eben auch Rockband und Rockstar Legends und so weiter. Ja, genau. Jo, dann noch was Interessantes die Woche passiert. Und zwar die LGPL, die Lesser GNU Public License. Das ist eine ja leicht geänderte Form oder abgeschwächte Form der GPL. Die wurde jetzt erneut von einem Gericht, und zwar das Landgericht Bochum, bestätigt. Die ist rechtsgültig, klar, daran besteht eigentlich kein Zweifel. Die GPL-Lizenzen sind rechtskräftig, das wissen wir selbst. Allerdings hier ein besonderer Fall: ein Softwareentwickler hat da jetzt Recht bekommen. Und zwar, die haben beim Paket Wieso mein Büro 2009 einen Verstoß gegen die GNU Lesser General Public License gesehen und haben eben da Klage eingereicht. Und diese Ansprüche wurden der Firma Ad Hoc Data Service jetzt zuerkannt und Ausgleichszahlungen wurden ebenfalls hier ja, anerkannt und die müssen jetzt da geleistet werden an Ad Hoc Data Service. Das ist natürlich hier wiederum ein weiterer Beweis dafür, dass eben die GPL durchaus eine rechtlich verbindliche Lizenz ist und das ist auch gut so. Die GPL ist ja dafür da, dass zum Beispiel eben freie Software nicht, sag ich mal, geklaut wird von kommerziellen Projekten, genutzt wird und dann eben nicht mehr als freies System oder als freie Software angeboten werden können. Oder angeboten wird und damit wäre ja quasi, dass die freie Software gehijackt, ja, wie man so schön sagt. Es ist ein Problem mit Public Domain. Man veröffentlicht etwas als Public Domain, dann kommt eine große Firma, nimmt dieses, sagen wir mal, Bild oder die Software, nimmt die, benutzt die in ihrem eigenen System, hat dann das Copyright dafür und kann dann sogar das Public Domain Werk quasi verbieten lassen, weil es dann kein Public Domain mehr ist. Es war ungeschützt, die Firma hat es sich genommen und jetzt gehört es der Firma, ja, sozusagen. Wenn man das ist zwar rechtlich nicht ganz okay so, aber so kann das eine Firma mit Tricks machen und das wurde auch in der Vergangenheit des Öfteren gemacht. Deswegen gab es eben die GNU Public License, die eben genau das verhindert, die eben rechtlich verbindlich vorschreibt. Dass wenn man etwas nimmt, dass den Source Code nimmt, dass dann das Werk auf dem, also das basiert auf diesem freien GPL Source Code, dass das dann eben auch wieder herausgegeben werden muss als Open Source unter der GPL Lizenz. Und also so im Groben kann man das so sagen. Und das ist eben ein wichtiger Bestandteil von der freien Software-Szene, denn ansonsten ja, gäbe es wahrscheinlich keine freie Software-Szene. Ja, also das ist wiederum eine neue Bestätigung dafür und da freue ich mich immer wieder, weil es dann doch auch zeigt, dass kommerzielle Projekte offenbar die freie Software so gut empfinden, dass sie dies auch versuchen zu klauen und in ihre kommerziellen Produkte einzufügen, ohne dass sie dafür eben die Lizenzen erfüllen wollen von der GPL. Ja. So, dann oh, noch ein Ärgernis, noch ein kleines Ärgernis. Kann man schauen hier, was da. Ah ja. Und zwar, es gab tatsächlich etwas, die Woche, das mich doch sehr, sehr gewundert hat. Und zwar, Moment, Moment, Moment. Ho, ho. Ja, genau. Und zwar war das Ladegerät universell, ja, der EU. Ja, und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das soll. Also die EU hat ja beschlossen, dass ein einheitlicher Ladestandard für Handys und für mobile Geräte etabliert werden muss. Und zwar auf Micro-USB-Basis. Das heißt, jedes Gerät muss einen Micro-USB-Anschluss haben und dass man es eben mit einem und demselben Ladeadapter aufladen kann. So. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ich habe damals, als es verabschiedet war, das ist jetzt schon 2 Jahre her, habe ich ziemlich gemotzt darüber, weil es eben Micro-USB war und kein Mini-USB. Gut, mittlerweile, ja, sind zwar immer noch mehr Geräte mit Mini-USB vorhanden als mit Micro-USB, aber immerhin. So, jetzt wirklich eine Lachnummer wieder, aber das ist man ja von der EU leider schon gewohnt. Ja. Das Problem ist, dass die jetzt eine Ausnahmeregelung geschafft haben. Ja. Und klar, warum wohl? Ja. Apple bietet einen Adapter an für seinen iPod, iPhone, ja, dass man das Dach an Micro-USB anschließen kann. Und die EU lässt das tatsächlich zu. Ein Adapter. Damit ist natürlich alles ad absurdum geführt, ja. Wenn die Hersteller verbauen können, was sie wollen und dann mit einem Adapter das anbieten, der wahrscheinlich dann auch noch 30 € kostet, ja. Es wäre typisch Apple zum Beispiel, aber das ist nicht nur ein Apple-Problem. Also dann muss ich sagen, das ist ja lachhaft. Ja. Dann ist diese Vorgabe nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt ist. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Einmal ist es ja klar, dass niemand mit einem riesen Adapter rumfummeln wird. Ja. Wenn er hier ein Gerät hat, wie zum Beispiel das iPhone oder das iPad, und der muss dann mit dem Adapter rangehen an Micro-USB. Ja klar, das wird er machen. Da wird sich dann Micro-USB-Ladekabel holen. Nein, eben wieder nicht. Ja, da wird dann ganz klar das Apple-Ladegerät nutzen, und wenn er dann für sein Gerät eben ein weiteres Ladegerät braucht, dann wird er sich wieder ein Apple-Ladegerät kaufen, kein Micro-USB-Ladegerät. Warum? Ja, bei dem einen muss er den Adapter nicht benutzen, bei dem anderen ja. So, also wird es trotzdem wieder das Problem sein, dass es verschiedene Geräte mit verschiedenen Ladenadapter gibt. Also die Zeit, wo man dann irgendwo hingeht und sagt, ja, hier, oh, ich will mal kurz laden, ja, das geht, das wird so auch nicht sein, ja, weil eben das nur dann geht, wenn es auch wirklich hardwaremäßig in den Geräten, ja, das eingebaut ist. Ja. Apple ist da nicht die einzige. Hier auch das neue, das Samsung Galaxy Tab. Ja, auch das hat eben kein Micro-USB-Anschluss. Und auch hier müsste ein Adapter ran. Das finde ich falsch. Ja. Ich finde, die EU könnte da durchaus sagen, hier nein, keine Geräte mehr. Ja, ich weiß nicht, ab wann das in Wirkung tritt, wo das dann bindend ist, verpflichtend ist. Ich glaube, das ist dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres. Und dann sagen die hier, okay, dann kriegen die Geräte eben keine Zulassung mehr und fertig. Und dann werden die Hersteller sicherlich hier auch denken und dann eben Micro-USB nutzen als Ladeanschluss. Ich finde es ehrlich gesagt unglaublich. Und das Gemotze auch. Ja, aber der und der Anschluss, der kann ja viel mehr. Auch hier der Samsung Galaxy Tab-Anschluss, der hat dann eben hier, bringt er dann eben auch das HDMI hier raus. Ja, Ton, Digital, Audio und so weiter und so weiter. Und dann sagt man ja ganz schnell, ja, also deswegen muss das ja sein, das wäre ja vollkommener Unsinn. Nein, das wäre kein vollkommener Unsinn, denn neben diesem Micro-USB-Anschluss gibt es eben auch die Standardanschlüsse, die richtigen Standardanschlüsse, ja, wie zum Beispiel eben HDMI. Da möchte ich hier eben ein Micro-USB-Ladekabel haben, und Datenkabel und dann eben auch einen HDMI-Anschluss, ja, wo ich dann eben auch, ja, hier ist noch genug Platz überall, ja, wo dann zum Beispiel eben auch eine HDMI-Buchse eingebaut werden kann. und dann eben dieses Standardsignal zu haben. Weil das ist ja dann auch kein Standard. Das ist gar nichts. Ja? Auch bei dem iPod und iPhone, das ist Mist. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein proprietäres Format, ja, das da wieder genutzt wurde, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja? Und die richtigen Standards sind eben dann eben Micro-USB, Mini-USB beziehungsweise HDMI-Ausgang für Video, Digital-Ausgang dann eben für einen Digital-Audio-Ausgang und eben 3,5 Zoll Klinkenstecker für den Audio-Ausgang, so für den analogen Audio-Ausgang. So sieht das aus, tut mir furchtbar leid, aber es ist eben mal so. Ja. Und alles andere ist eben riesengroßer Mist und die EU ist da mal wieder eingeknickt, es hat sich mal wieder zur Lachnummer gemacht in dem Bereich und ja, sehr, sehr schade. Also wieder mal etwas nicht umgesetzt. Ja. Übrigens würde ich als Kunde sowieso schon empfehlen, nur noch Geräte mit Micro-USB-Schnittstelle zu kaufen und zwar rigoros darauf zu achten, nur noch diese Geräte zu kaufen. Denn ich finde die Idee der EU war recht gut, ein einheitliches Ladesystem zu machen. Somit könnten zum Beispiel auch an öffentlichen Plätzen, in Cafés und so weiter einfach Lademöglichkeiten angeboten werden. An Flughäfen ist das zum Beispiel ein weit verbreitetes Problem. Und das wäre eine schöne Sache. Ja, das würde alles ziemlich erleichtern. Aber nicht nur das, auch wenn man mal beim Bekannten ist und dann weiß man, okay, der hat ein Micro-USB-Gerät, weil alle mobilen Geräte, alle Handys eben mit Micro-USB aufgeladen werden. Und dann kann er das anstecken und fertig. Ja, wunderbar. So sollte das sein. Aber wer hat jetzt ein Apple-Gerät, ja, oder vielleicht auch ein Samsung Galaxy Tab, dann ist es schon mit dem Aufladen. Weil der hat nämlich eine andere Ladeschnittstelle. Super. Danke, liebe Hersteller. Die Huffington Post wurde gekauft von AOL. Jawohl, Huffington Post, einer der bekanntesten, sag ich mal, noch traditionellen Medien, ja, oder alten Medien, in den USA, die aber den Sprung in die moderne Online-Welt geschafft haben. Die haben sich nämlich nicht wie die anderen Redaktionen versucht, mit Klauen und Zähnen zu wehren gegen die neuen Vertriebswege, Internet etc., sondern die haben die Gelegenheit beim Schopf erpackt und gleich losgelegt. Entsprechend vernünftige Online-Inhalte kostenfrei auch anzubieten. Sich finanziert dann eben über Werbeeinblendung etc. Funktioniert wunderbar. AOL war jetzt eben so begeistert von der Huffington Post und diesem Erfolgsmodell, das die haben, das kann man schon sagen, dass sie eben jetzt die Huffington Post gekauft haben. Ja. AOL hat natürlich das Geld dazu, ist ganz klar. Da kann auch so eine erfolgreiche Zeitschrift für oder Zeitung wie die Huffington Post eben nichts dagegen setzen. Ich glaube, die wollten das auch gar nicht, weil der Übernahmepreis war recht gut. Und ja, somit kann man mal gespannt sein, was jetzt AOL mit der Huffington Post macht. AOL ist ja auch schon Besitzer von riesen Tech-Blogs wie zum Beispiel Engadget oder TechCrunch. Und jetzt haben die eben auch eine, sag ich mal, herkömmliche Zeitung in ihrem Repertoire, die eben online auch eine starke Rolle spielt. Ist also gar nicht so abwegig jetzt, was AOL da gemacht hat, weil man sich ja erst vorstellt, die kaufen eine Zeitung? Ja, aber das hat schon seinen Sinn und ich glaube, das kann nur von Vorteil für AOL sein, wenn sie das jetzt auch haben. Ich meine, Huffington Post, man muss sich das mal vorstellen, selbst bei uns kennt man mittlerweile diese Zeitung, wenn man im Internet dann ja, regelmäßig zugange ist. Und das, ja, vor einigen Jahren, das war ist eigentlich eine relativ kleine Lokalzeitung gewesen. Und die haben es richtig verstanden, wie sie jetzt weltweit Aufsehen erregen können. Und das haben die auch gut geschafft. Wirklich, also ich bin versucht zu sagen, liebe Verlage, liebe Zeitungsverleger, schaut euch mal die Huffington Post an, ja, wie man das macht. Und statt hier versuchen, die Leute mit kostenpflichtigen Apps abzuzocken, ja, dann sollte man sich vielleicht mal die Huffington Post angucken, die auch was von offenen Webstandards hält und auch Apps kostenfrei anbietet und sich dann eben querfinanziert durch andere Sachen, so wie es eben, das sage ich ganz klar, wie es eben in Zukunft sein wird. Ja. Die Verlage, wenn die meinen, sie können noch Riesengeld machen, allein mit dem Content, dann sage ich, hahaha, ihr werdet auch bald die Lektion lernen, dass es eben nicht geht. Da nützt auch nicht, wenn man der Tagesschau dann oder den Politikern vorweint, ja, es wäre kein, in Anführungszeichen, Qualitätsjournalismus mehr möglich, weil ja die Tagesschau-App kostenlos ist, ja. Ach ja, naja, da bleiben viele Fragen offen. Ja, wo ist der Qualitätsjournalismus? Und warum macht man nicht die kostenfrei, nicht die App auch kostenfrei? Ne? Naja, aber ihr werdet schon noch lernen. Oder nicht, und dann werdet ihr in die Geschichte der Zeitung eintreten, die es mal gab. So einfach ist das, tut mir leid. Die Welt ist hart. Genau, und hart ist die Welt auch bei dem DE-Mail, die oder D-Mail, DE-Mail, na, bei dem Kram, dass eben jetzt hier E-Mails in Deutschland revolutionieren soll. Das ist immer wieder sehr, sehr typisch. Also diese Diskussion war ja ausgebrochen, nachdem, oder sag mal, nicht die Diskussion, die Idee war ja erstmal eine Mail zu entwerfen, die Porto kostet. Aber warum sollte jemand Porto bezahlen für E-Mails, wenn E-Mails kostenlos sind? Also macht man eine besonders sichere E-Mail, ja, die aber sich dann als gar nicht zu sicher entpuppt. Man wirbt mit rechtlich abgesicherten briefähnlichen Mails, die dann eben aber von Juristen alles andere als rechtssicher dargestellt werden. Und zum Beispiel, wie ein Herrn Vossius beklagt, dass die E-Mail eben als Beweismittel nichts wert ist. Ja. Letztlich würde das nur bestätigen, dass eben mal irgendjemand mit einem Ausweis zur Beantragung gezeigt habe, wer er ist, so, und wenn da eine E-Mail reinkommt, heißt das noch lange nicht, dass der diese E-Mail gelesen hat. Ja? Ein Schutz vor Trojaner besteht ja auch nicht. Ja? Und also es ist schon äußerst seltsam, was da alles abging, aber über allem schwebt natürlich diese Aussage Porto für E-Mail. Ja? Und ich glaube, da sind auch die wirklichen Beweggründe dahinter. Ja? Es ist einfach wohl zu schlimm, dass die Menschen etwas machen können, kommunizieren können, ohne dass sie dafür was zahlen, was ja eigentlich auch nicht stimmt. Ich meine, man muss ja auch schließlich den Internetanschluss bezahlen. Das scheint man immer zu vergessen. Ja? Man muss teilweise relativ happige Gebühren zahlen für einen Internetanschluss. Ja? Auch natürlich klar, auch die Geräte, die man dazu braucht. Ja, also wenn ich jetzt jemand sagt, oh ja, wir können ja kostenlos E-Mail schreiben, wenn der einen Computer hat, einen Internetzugang, ja, ansonsten müsste sich das zulegen. Also nie, ne? Ich meine, gut, die meisten haben es ja mittlerweile, aber trotzdem, man braucht die Geräte dazu. Das heißt, von kostenlos kann ja eigentlich keine Rede sein. Man zahlt schon was dafür. Jetzt soll man aber eben dann auch für diese E-Mails nochmal zahlen, so wie bei einem Brief, ja, wunderbar. Übrigens sind die Preise kaum günstiger als bei einem Brief, ja. Was ja auch wieder lachhaft ist. Aber dann gab es eben auch noch Sicherheitsprobleme, wie zum Beispiel eben, dass es eben keine richtige Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung ist. Das heißt, oder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich jetzt meine E-Mail schreibe, ja, dann müsste die bei mir schon eigentlich verschlüsselt werden, ja, dann übertragen werden, verschlüsselt zu dem Empfänger und der kann die dann entschlüsseln, ja. Mit einer vernünftigen Software wäre das absolut möglich, ist auch übrigens möglich. Intelligente Leute nutzen schon lange dafür, GPG oder PGP, und das funktioniert wunderbar. Und jetzt soll es eben hier sowas angeblich geben für die Massen, die eben damit GBG oder PGP nichts anfangen können, was ich sehr bedauere. Das kann man, wenn man das schön in ein E-Mail-Programm einbaut, und das machen auch einige E-Mail-Clients, dann merkt man das schon gar nicht mehr so richtig und da muss man nur noch ein Passwort eingeben und schon kann man sichere E-Mails empfangen und versenden und das sollte eigentlich so sein. Gut. Nur hier ist es eben anders, dass eben die E-Mail quasi nicht direkt von einem verschlüsselt wird, beziehungsweise nicht komplett verschlüsselt übertragen wird, sondern über entschlüsselt wird, um zum Beispiel dann gegen Trojaner zu scannen oder Viren etc. Und damit natürlich auch den Inhalt. Ja? Und wenn dann wieder so ein, ja, so ein lustiger Datenschutzbeauftragter oder Verbraucherschutz Heini meint, ja, wie letztens, ja, dass Gmail ja illegal ist, weil die Mails werden ja gescannt und dann entsprechend Werbung eingeblendet. Tja, hier werden die Mails auch gescannt und naja, davon abgesehen, bei jeder E-Mail, die oder bei jedem E-Mail-Account, die einen Spam-Filter hat, wird dasselbe getan. Ja, ansonsten, ja, wäre es kein Spam-Filter. Also ich muss schon sagen, oh, da kommen mir die Tränen, ja, wenn ich das so sehe und naja, okay, das soll's. Jedenfalls, die E-Mail wird jetzt eben von allen möglichen Seiten unter Beschuss genommen, sei es wegen der Sicherheit, sei es wegen den Kosten, sei es wegen der Rechtssicherheit vor allem, ja. Und das sind nur ganz wenige jetzt eben dafür, das jetzt hier so zu machen. Und ich kann nur hoffen, dass das so auch nicht durchkommt, weil also das ist das so ziemlich das Peinlichste an in der Geschichte der E-Mails, das jetzt Deutschland immer wieder an den Tag gelegt hat. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss schon sagen, was in letzter Zeit hier EU und Deutschland an Vorstellungen des Internets kommt, also das ist wirklich eine Schande. Ich schäme mich schon richtig dafür. Ja. Also wirklich, das ist unglaublich. Nun ja, also, will mich nicht so arg aufregen, ja, die E-Mail, ich meine, wir alle wissen ja, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird dann am Schluss, ja, aber man sollte da schon das im Auge behalten, dass es nicht tatsächlich dann noch als Standard etabliert wird, naja, aber solange eben auch da keine Rechtssicherheit gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass Firmen das groß akzeptieren werden. Und übrigens die Übereifrigen, die jetzt dann sagen, ja, das ist ja viel sicherer und so, ja, die sollten dann wirklich mal verschiedene Analysen dazu lesen. Der Chaos Computer Club hat da auch zum Beispiel was dazu gesagt und sagt auch klipp und klar, der Vorstoß erfülle nicht die Erwartungen. Ja. Mogelpackung und Bauernfängerei hat auch der Deutsche Notarverein das genannt und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Ja. Und ihr hört schon wieder, ja, schon Musik läuft. Das war's schon wieder für oder bei der Rios Wochensicht. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, nächste Sendung wieder. Wie immer, sonntags, 13 Uhr. Schaltet ein, live auf Ustream oder dann eben als Podcast abzurufen. Unter wochensicht.thenetcast.com und ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an rio@thenetcast.com, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Ideen, tut es! Und ich freue mich immer für Mail. Also bis denn und ihr dürft euch noch euch weiter anhören. Bretonica Afterlife, ja, in einer Creative Commons License bei Yamento.com erschienen. Ich würde es am zu mal dazu sagen, wer das schöne Vor- und Abspannlied gemacht hat. Ja? Okay, also eine schöne Woche, bleibt gesund und tschüss!